Der Friedhof war alt. Wie Mahnmale einer längst vergessenen Zeit ragten die verwahrlosten Kreuze und Grabsteine aus dem kniehohen Morgennebel. Moos und Flechten hatten die Einkerbungen einiger Inschriften ausgefüllt und Namen aus zwei vergangenen Jahrhunderten unter sich begraben. Männer, Frauen und Kinder jeden Alters und jeden Standes waren hier zu ihrer letzten Ruhe gebettet worden. Die Reichen und die Redlichen ebenso wie die von der Gesellschaft Ausgestoßenen, Gesetzlose, Verbrecher und Mörder. Um die Gräber kümmerte sich kaum noch jemand. Keine Blumenbeete zierten die Ruhestätten, nur ein paar Sträucher, an deren Zweigen kaum Grünes zu sehen war, wuchsen hier. Es schien, als habe die Natur den Friedhof gemieden. Ein verlorener Ort. Ein verfluchter Ort, wie viele meinten. Niemand wollte dort mehr begraben werden, seit vielen Jahren schon nicht mehr. Man erzählte sich, der Totenacker sei irgendwann entweiht worden und dass seitdem in einigen Nächten entsetzliche Schreie aus den Gruften und Gräbern dringen würden. Die Einwohner der kleinen Stadt blieben dem Friedhof fern. Sie hassten ihn. Doch als der Staat das Gelände zur Bebauung freigeben wollte, hagelte es Proteste. Man dürfe die Ruhe der Toten nicht stören, hieß es. Eine Bürgerinitiative hatte sich gebildet und gegen die Einebnung des Totenackers geklagt. Doch die Richter erkannten die Einwände der Einwohner nicht an. Die Klage blieb erfolglos. Montag, 6.15 Uhr morgens. In zwei Tagen ist das Gröbste überstanden, Boss. Die paar Bäume sind bis Mittag weg, die Friedhofsmauer bis morgen. Das ist auch gut so. Unser Zeitplan ist eng. Sollen wir die Grabsteine wegschaffen? Nein, dafür ist keine Zeit. Einfach einebnen. Verstanden. Dann ran an die Arbeit. Sie werden nicht fürs Quatschen bezahlt, Reddy. Nur die Ruhe, Boss. Bin schon weg. Vince McAllister sah seinem Vorarbeiter zufrieden nach. Der Auftrag würde seiner Firma einen Haufen Geld einbringen. Immerhin hat er hart genug für den Zuschlag gekämpft, zum Teil mit illegalen Tricks. Für McAllister kein Grund, ein schlechtes Gewissen zu bekommen. Er hatte seine Firma mit ebenso viel Intelligenz wie Rücksichtslosigkeit aufgebaut und er stand hinter dem, was er tat. Erfolg hatte für ihn nichts mit Glück zu tun. Dem Unternehmer sagte man nach, hart zu sich und seinen Arbeitern zu sein. Ein Ruf, auf den er stolz war, denn er stand für Zuverlässigkeit. Seine Kunden wussten, dass Fehler oder Faulheit bei ihm nicht toleriert wurden. Auch jetzt brauchte der 45-Jährige das Tun seiner Leute nicht lange zu beobachten. Er wusste, dass sie effektiv arbeiteten. Nach wenigen Minuten schon drehte er sich um und ging zu seinem Austin zurück, als ein seltsam gekleideter, hagerer Mann aus dem Nebel der Morgendämmerung auf ihn zukam. Der Mann trug einen dunklen Gehrock und ein graues Hemd mit steifem Stehkragen. In seiner rechten Hand hielt er eine Schaufel, in seiner linken eine alte Grubenlampe. Auf seinem Kopf saß ein Zylinder. McAllister ahnte, was der Fremde wollte. Guten Morgen, Sir. Hören Sie, wenn Sie von der Initiative kommen. Der Prozess ist gelaufen, machen Sie keinen Ärger. Nein, nein, ich bin nicht von der Initiative. Nicht? Wer sind Sie dann? Mein Name ist Lionel Hampton, ich bin der Totengräber des Friedhofs. Oh, verstehe. Sie wollen sich Ihre letzte Arbeitsstätte nochmal ansehen, bevor alles abgerissen wird. Ich befürchte, Sie verstehen ganz und gar nicht. Ich überwache die Ruhe der Toten seit über 100 Jahren. Seit über 100 Jahren? Wollen Sie mich verarschen? Ich weiß sehr wohl, dass sich all dies in Ihren Ohren seltsam anhören muss, aber ich sage Ihnen, wenn Sie mit dem Abriss fortfahren, Mr. McAllister, werden sich die Geister an Ihnen rächen. Sind Sie irre, Mann? Bitte glauben Sie mir, ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich wusste doch, dass Sie von der Initiative kommen. Nein, nein. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn Sie dann nicht verschwunden sind, dann werfe ich Sie eigenhändig von diesem Gelände, klar? Bitte seien Sie vernünftig, Sir. Eins. Ich will Sie doch nur warnen. Zwei. Bitte, so hören Sie mir doch zu. Drei. Vince McAllister schlug in die Luft und fiel von seinem eigenen Schwung getrieben zu Boden. Fassungslos rappelte er sich wieder auf. Anstatt den Mann zu treffen, war seine Faust ins Leere gesaust und das, obwohl er genau gezielt hatte. Er hätte gar nicht daneben schlagen dürfen. Und er war sich sicher, er hatte auch nicht daneben geschlagen. Für einen Moment war McAllister orientierungslos. Nervös schaute er um sich und erblickte einige Meter entfernt den Totengräber. Glaubte McAllister bis jetzt noch an eine natürliche Erklärung für das, was ihm gerade widerfahren war, so ließ ihn das, was er jetzt zu sehen bekam, an seinem Verstand zweifeln. Der Totengräber lief würdevoll einige Schritte auf den Friedhof zu und verwandelte sich plötzlich in eine Art Nebel, der sich mit dem Dunst am Boden vermischte. McAllister rieb sich die Augen. Ich bin doch nicht verrückt. Sowas gibt's doch nicht. Sind Sie gefallen, Sir? Mann, Reddy! Schleichen Sie sich nie wieder so an mich ran! Entschuldigen Sie, Sir. Was wollen Sie? Ich wollte nur kurz sagen, dass die Planierraupen schon da sind. Ja, super. Und jetzt lassen Sie mich alleine. Ist ja schon gut. Ja? Vince McAllister hier. Geben Sie mir den Bürgermeister. Oh, der ist gerade in einer Besprechung. Dann soll er die Scheißbesprechung unterbrechen! Moment bitte. Nicht zu fassen! Ja? Robert, Sie haben mir doch versprochen, dass Ihre Dörfler keinen Unsinn mehr machen werden. Was ist passiert? Eben war hier ein Kerl, nannte sich Lionel Hampelmann oder so. Hampton? Hat behauptet, er wäre über 100 Jahre alt und wollte, dass ich mich hier verziehe. Da hat sich jemand einen Scherz erlaubt. Lionel Hampton ist seit über 70 Jahren tot. Natürlich hat sich da jemand einen Scherz mit mir erlaubt. Oder glauben Sie, ich hätte eben mit einem Toten geredet? Und, wenn es so gewesen wäre? Jetzt reicht's mir aber langsam. Sorgen Sie dafür, dass der Scheiß aufhört. Wofür kassieren Sie denn die ganzen Schmiergelder, hä? Nicht so laut. Also gut. Ich hake in der Sache mal nach. Und wenn ich den Kerl finde, loche ich ihn ein. Na also, halten Sie mir diese Spinner vom Hals. Ich tue mein Bestes. Verdammte Schweinerei. Ready? Ja, Boss, was ist? Komm mal her! Ja, Sir? Ich habe den Eindruck, dass diese Dumpfbacken von der Initiative nicht so einfach aufgeben werden. Und ich habe keine Lust, wegen der Sache in Termindruck zu kommen und in Verruf zu geraten. Sie meinen, das ist wieder ein Fall für unsere schwarzen Sheriffs? Ich überlasse nichts dem Zufall. Sie sollen das Gebiet hier sauber halten. Ich werde mich sofort darum kümmern, Sir. Was ist da los? Da! Sehen Sie, die Raupe! Sie sackt in den Boden! Verdammt! Hol den Mann da raus! Zu spät! Die Raupe sinkt ein! Machen Sie, dass wir aus der Raupe rauskommen! Er schafft es nicht! Die Raupe! Sie verschwindet im Boden! Oh, verdammte Scheiße! Los, Männer, schnell! Schaufel die Raupe frei! Vielleicht ist das noch zu retten! Ja, los, fasst mit an, schnell! Ja, wir schaffen es! Euch! Sir, die Raupe. Sie, es sah aus, als hätte der Friedhof sie verschluckt. Hören Sie auf. Das war nicht der Friedhof. Ja, aber was war es dann? Geologische Veränderung der Erdformation. Durch unsere Arbeiten hat der Boden nachgegeben. Wie bei frischen Gräbern. Aber es heißt doch, der Boden hier sei verflucht. Ready. Das alles hier hat eine erklärbare Ursache. Ich brauche Sie jetzt bei klarem Verstand, ja? Natürlich, Mr. McAllister. Ich bin nur... Eddie, wir haben weder Geister noch Dämonen in Ihrer Hand im... Sehen Sie, ein Blitz ist eingeschlagen. Genau da, wo die Raupe verschwunden ist. Bleibt hier, Männer. Bleibt hier. Kommen Sie, Sir, wir müssen hier auch weg. Vielleicht haben Sie recht. Oh. Als hätte die Hölle eines ihrer Ungeheuer ausgespien, tauchte aus dem vom Blitz erschaffenen Krater eine riesige, knochige Geisterhand auf und schoss auf Vince McAllister zu. Der Mann hatte keine Chance. Wie eine Puppe riss ihn die Hand 20 Meter in die Höhe und verharrte dort für einen kurzen Moment. Ah, bitte! Lass mich runter! Ich habe dich gewarnt, McAllister. Bitte! Nun ist es zu spät. Nein! Die Hölle wartet auf dich. Wie ein Komet raste der Titanengeist auf die Erde zu. Der hilflos zappelnde und in Todesangst schreiende Mann versuchte, sich irgendwie loszureißen. Doch es war zu spät. Krachend verschwand die Hand in den Tiefen der Erde. Und mit ihr Vince McAllister. Der Spuk war vorbei. Bis auf zwei Krater erinnerte nichts an den Horror, der sich auf diesem Friedhof abgespielt hatte. Nicht einmal die Totenhand hatte einer der Arbeiter gesehen, bis auf Reddy. Doch seinen Worten schenkte die Polizei keinen Glauben. Zu fantastisch war seine Geschichte. In den folgenden Tagen wurden die beiden Krater aufgebrochen, doch weder von der Raupe noch von Vince McAllister fand man eine Spur. Der Fall sorgte in der kleinen Stadt für einigen Wirbel. Man vermutete sogar, die Arbeiter hätten die Raupe verkauft und ihren Chef umgebracht. Auf lange Prozesse folgten Freisprüche aus Mangel an Beweisen. Und dann geriet der Friedhof wieder in Vergessenheit. Die noch nicht niedergewalzten Grabsteine wurden weggeräumt, das Gelände lag brach. über 15 Jahre lang. Bis heute. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Freitag, 9.22 Uhr, Heathrow Airport, London. Oh nein, sieh nur, 20 Minuten Verspätung. Ja, ja, Sheila, das schreiben Sie immer. Erst 20 Minuten, dann 40 und dann stellt sich heraus, dass die Maschine entführt wurde. John, wie kannst du nur so taktlos sein? Ich habe extra gesagt entführt, nicht abgestürzt. Du Ekel. Hey, das war nur ein Scherz. Dein Göttergatte und Suko kommen bestimmt gleich gut gelaunt durch die Tür. Wenn bei der Landung nichts schief geht, meine ich. Na, das sind ja tolle Scherze. Du kannst dich überhaupt nicht in meine Lage versetzen. Ein Glück, dass du nicht verheiratet bist. Wieso Glück? Du versuchst doch schon seit Monaten, mich und Jane vor den Traualtar zu buxieren. Wenn ich es mir so recht überlege, ist Jane als Single besser dran. Jane kommt mit meinem Humor wunderbar zurecht. Ach ja? Und warum ist sie dann schon seit Wochen weg? Weil sie in Südengland einen Auftrag angenommen hat. Das sagt sie dir. Was meinst du damit? Naja. Sheila. Ich wäre an deiner Stelle eben nicht so ruhig. Wenn du damit andeuten willst, dass Jane extra nach Bournemouth gefahren ist und mit einem anderen... Du nimmst mich die ganze Zeit auf den Arm, nicht? Du merkst doch alles. Touché. Es war unmöglich, Sheila nicht zu mögen. Mein langjähriger Freund und Kampfgefährte Bill Connolly hatte mit ihr das große Los gezogen. Dabei hatten sich die beiden unter schrecklichen Umständen kennengelernt. Ein Dämon namens Akuru hatte es vor einigen Jahren auf Sheila und ihren Vater abgesehen. Wir konnten Sheila zwar retten, aber nicht ihren Vater. Es war eine schlimme Zeit, doch sie brachte Bill und Sheila zusammen. Ich war wirklich froh, dass ausgerechnet sie meinen Kumpan in den Hafen der Ehe gelotst hatte. Sheila hatte am eigenen Leib erfahren, wie wichtig der Kampf gegen die Mächte des Bösen war. Auch wenn die Sorge um ihn sie manchmal auffraß, entweder weil er mit mir loszog oder weil sein Beruf als Reporter ihn wieder mal an die entlegensten Orte der Welt führte, sie ließ ihn gewähren. Einmal meinte sie zu mir, sie hätte Bill nicht geheiratet, um ihn umzuerziehen. Wie schon gesagt, es war unmöglich, Sheila nicht zu mögen. Der zweite Mann, auf den wir warteten, hieß Suko. Der Chinese war offiziell mein Leibwächter. In Wirklichkeit ersparte dies aber nur Ärger mit der Ausländerbehörde. Suko war mein Freund. Ich hatte ihm vor Jahren im Kampf gegen einen asiatischen Verbrecherring das Leben gerettet. Eine Schuld, die er mir seitdem schon hundertfach zurückgezahlt hatte. Ich freute mich sehr darauf, die beiden wiederzusehen. 8 Wochen sollte ihre Himalaya-Expedition dauern. Doch überraschend kam sie schon jetzt, nach der Hälfte der Zeit, wieder zurück. Den Grund kannte ich nicht. Ich war gespannt auf ihre Geschichte. Sheila! Bill! Oh, Sheila! Jetzt geht das schon wieder los. Hi, John! Suko! Mann, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hab gehört, du hattest hier alle Hände voll zu tun. Vampire und Zombies, das Übliche eben. Na dann. Und, wie war eure Mission? Ich bin froh, dass wir noch leben. Was wir in Nepal und Bhutan erlebt haben, macht mir offen gestanden Angst. Oh, das hört sich aber ernst an. Ich befürchte, das ist es auch, John. Irgendetwas ist im Begriff, die Welt, wie wir sie kennen, gehörig aufzumischen. Irgendetwas? Ein Rächer oder Überdämon wird hier in Europa Fuß fassen. Davon hast du in Asien gehört? Ja. Puh, es wird Zeit, dass wir uns mal in Ruhe unterhalten. Ich erzähl dir alles im Auto. Okay, nur vorher brauchen wir einen Eimer Wasser. Ich verstehe, was du meinst. Erde an Connolly. Mann, John, bist du herzlos. Kommt, Leute. Ich muss zurück ins Büro. Auf dem Weg in die Londoner City erzählten mir die beiden von übernatürlichen Phänomenen in ganz Asien. Es überraschte mich nicht zu erfahren, dass auf dem entfernten Kontinent ebenfalls Geisterjäger existierten. Nur unterschied sich ihre Vorgehensweise im Kampf gegen das Böse erheblich von meiner. Es sind Mönche, die da hinten gegen die Wesen der Finsternis kämpfen. Ihre Stärken sind Disziplin, Enthaltsamkeit und Demut. Von denen könntest du dir ruhig mal eine Scheibe abschneiden, John. Du Komiker. In Pakistan erzählte uns ein alter Eremit, dass schon sehr bald auf der Insel der Engel etwas wie das personifizierte Böse von noch nie gekannter Macht erscheinen würde. Moment mal, die Insel der Engel. Ein überliefertes Synonym für England. Er erzählte etwas von den Armeen der Untoten und Furien, die auf sein Geheiß erst den Kontinent und dann die ganze Welt unterjochen würden. Mit der Armee der Untoten könnte er die drei Vampirschwestern gemeint haben, die sich hier in London vermehren wollten. Der Alte hat uns Karten und Orakel gezeigt, die auf den Hauptsitz, den Thron des Dämons, weisen. Wir haben versucht, die Zeichen zu deuten und sind auf eine Art Zahlenrätsel gestoßen. Vielleicht haben wir etwas falsch gemacht oder uns verrechnet, aber wenn nicht, dann befindet sich dieser Ort irgendwo hier in der Nähe von London. Die Hölle ist übrigens aktiver, als wir bisher angenommen haben. Sieh dir mal die Nachrichten an. Sowohl die Umweltkatastrophen in Nordamerika als auch die ungeheure Heuschreckenplage in Südafrika sind Omen. Und das habt ihr alles am anderen Ende der Welt erfahren? Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Was meinst du, warum wir so schnell zurückgekommen sind? Ich erschauderte bei dem Gedanken, dass ein Unheil biblischen Ausmaßes auf uns zukommen würde. Und das Schlimmste war, dass mir jeder Ansatz fehlte, um aktiv zu werden. Ich war in der Defensive und musste abwarten. Aber ich ahnte schon, dass dies nicht zu lange dauern sollte. Freitag, 11.54 Uhr, Upfield. Die Bürger des kleinen, eintönigen Städtchens Upfield fieberten dem Wochenende entgegen. Endlich war es wieder soweit. Das triste Leben der Gemeinde sollte für ein paar Tage dem bunten Treiben der traditionellen Sommerkirmes weichen. Wie jedes Jahr kamen die Schausteller mit ihren Buden und Karussells und sorgten für eine Stimmung wie bei einem Volksfest. Doch dieses Mal würden nicht nur Vergnügungssüchtige aus den umliegenden Dörfern in die kleine Stadt kommen. Nein, es hatten sich sogar Besuchergruppen aus London angekündigt. Etwas Neues, Großes sollte das inzwischen etwas angestaubte Angebot an Autoscootern, Geisterbahnen und Schießbuden bereichern. Der Canyon Ride. Eine hochmoderne Achterbahn, die bis zu 85 Kilometer in der Stunde fuhr und wegen ihrer halsbrecherischen Route schon für Schlagzeilen gesorgt hatte. Die Konstruktion war so gewaltig, dass der sonst übliche Platz vor dem Rathaus zu klein geworden war. Ein neues, größeres Gelände war für den Jahrmarkt erschlossen worden. Die Stadt hatte viel Geld in das Projekt investiert, um den Besitzer der Bahn, Carl Norton, überhaupt ein attraktives Angebot machen zu können. Der Geschäftstüchtige mit 50er wusste genau, dass die Kommune touristischen Zulauf gebrauchen konnte. Nun, den sollte der neu gewählte Bürgermeister auch bekommen. Mit akribischer Sorgfalt ging Norton in seinem Wohnwagen die technischen Details wieder und wieder durch. In weniger als einer Stunde würden die Ingenieure den Koloss auf Herz und Nieren prüfen. Nie hatte es Ärger bei der Abnahme gegeben und diesmal sollte es genauso sein. Trotzdem saß er wieder voll nervöser Erwartung über den Wartungslisten. Check 3, Check 4, Check 8, okay. Hintere Bolzen vor- und Nachbelastung geprüft, okay. Ich komme! Jetzt geht's los. Da sind Sie aber diesmal pünktlich. Oh, verzeihen Sie, ich hätte jemand anders erwartet. Das macht doch nichts. Sind Sie Mr. Carl Norton? Ja. Lionel Hampton, mein Name. Darf ich Sie kurz sprechen? Ja, ich bin im Moment ein wenig im Stress. Wenn Sie vielleicht später wiederkommen können... Bitte, Mr. Norton, es ist wichtig. Lebenswichtig sogar. Ja, in Ordnung. Kommen Sie rein. Danke. Setzen Sie sich. Danke, ich werde mich kurz fassen. Sie gehören zu den Stadtvätern? Wie meinen? Ach so, meine Kleidung. Nein, nein. Ich bin Totengräber. Totengräber? Ja, also, wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um Ihre Achterbahn, Mr. Norton. Bitte erschrecken Sie nicht, aber Ihr Gefährt steht auf einem Gelände, das nicht sicher ist. Unmöglich. Mehrere unabhängige Geologen haben den Boden geprüft. Er ist stabil und entspricht über alle Maße den Anforderungen. Glauben Sie mir, Mr. Norton, in Ihrem und im Interesse Ihrer Mitarbeiter... Reißen Sie die Achterbahn wieder ab und bauen Sie sie woanders auf. Ich verstehe nicht. Was wollen Sie? Die Kirmes steht auf verfluchter Erde, einem ehemaligen Friedhof. Was sagen Sie da? Ich bin der Totengräber. Die Geister wollen ihre Ruhe. Wenn Sie Ihr Monstrum nicht woanders aufbauen, wird heute Abend ein Unglück geschehen. Mr. Hampton, ich habe Sie in meine Behausung gelassen und Ihren Worten Aufmerksamkeit geschenkt. Ich befürchte, dies war ein Fehler. Ich möchte Sie bitten zu gehen. Bitte hören Sie sich um. Es gibt Geschichten über den Ort, an dem Ihre Achterbahn steht. Schluss jetzt. Ich will kein Wort mehr hören. Es sind schon mal Menschen gestorben, die meine Warnung ignoriert haben. Der Totenacker ist ein Hort der Dämonen. Mr. Hampton, gehen Sie. Auf der Stelle. Ich habe es versucht, Mr. Norton. Aber wenn Sie nicht hören wollen... Der dunkel gekleidete Mann verließ den Wohnwagen und schritt den schmalen Pfad zwischen den Anhängern entlang, der zu den noch nicht in Betrieb genommenen Attraktionen führte. Kopfschütteln sah Carl Norton ihm nach. Ein geistig Verwirrter, schoss es ihm durch den Kopf. Gerade wollte er seine Tür wieder schließen, als er beobachtete, wie die Konturen des Totengräbers sich aufzulösen schienen. Carl Norton traute seinen Augen nicht. Der seltsame Besucher begann, sich in einen Dunstschleier zu verwandeln. Wie ein Nebelstreif im Sonnenschein löste sich Lionel Hampton auf. Das glaube ich einfach nicht. Hallo, Daddy! Das ist doch einfach nicht... Das ist. Hey, Daddy! Ich bin doch bei klarem Verstand. Das kann doch nicht... Daddy? Du liebe Zeit. Was ist denn mit dir los? Hallo, Kleines. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Ich glaube, da hast du gar nicht mal so Unrecht. Verdammt, Dad. Jetzt setz dich erst mal rein und erzähl mir, was passiert ist. Ich kann nicht. Es ist einfach unglaublich. Stell dich nicht so an. Ob ich was glaube oder nicht, kann ich ja wohl noch selbst entscheiden. Komm, schieß los. Vera Norton, die 22-jährige Tochter des Schaustellers, hörte die Geschichte ihres Vaters mit großer Aufmerksamkeit. So verstört hatte sie ihn zuletzt nach dem Tod ihrer Mutter vor 5 Jahren erlebt. Sie wusste sofort, dass er weder fantasierte noch log. Trotzdem glaubte sie nicht an das Verschwinden des Totengräbers. Beunruhigt schickte sie den erschöpften Mann ins Bett und übernahm die technische Überprüfung, die wie erwartet reibungslos verlief. Dann setzte sie sich in ihren Kleinwagen und fuhr Richtung London. Ihr Ziel war Scotland Yard. Ich hatte in meiner Laufbahn schon eine Menge unheimlicher Geschichten gehört. Meistens beschränkten sich die Ereignisse auf einen kleinen Kreis von Menschen oder eine bestimmte Lokalität, wie ein abgeschiedenes Haus oder eine kleine Insel. Doch was Vera Norton mir da erzählte, ließ mich erschaudern. Sollte das Böse tatsächlich auf einer so großen öffentlichen Veranstaltung in Erscheinung treten, dann hatten die Aktivitäten der Hölle eine neue Qualität erreicht, die ich nicht verstand. Es wäre für den Totengräber ein leichtes gewesen, die Verantwortlichen vor der Freigabe des Grundstücks einzuschüchtern. Es sah beinahe so aus, als wartete die Hölle auf eine Gelegenheit, Publikum zu bekommen. Besorgt prüfte ich im Archiv die Geschichte der Kleinstadt. Unglaublich! Sie haben was gefunden? Allerdings. Vor circa 15 Jahren hatte man versucht, in Upfield einen Friedhof einzuebnen. Es gab ein schreckliches Unglück, bei dem 2 Menschen starben. Und nun raten Sie mal, wo sich dieser Friedhof befand. Sagen Sie es nicht. Hampton! Hampton! Da! Er war tatsächlich ein Totengräber. War? Der gute Knabe ist vor bald 90 Jahren gestorben. Und unter mysteriösen Umständen dazu. Mr. Sinclair, Sie machen mir Angst. Ich hoffte ja, bei Ihnen auf offene Ohren zu stoßen und im besten Falle eine Art Begleitschutz für das Wochenende zu bekommen. Aber Sie tun ja gerade so, als wäre unsere Achterbahn verflucht. Verzeihen Sie, für mich zählt eine solche Art von Recherche zu meiner täglichen Arbeit. Wissen Sie, man hat sie nicht umsonst zu mir geschickt. Dies hier ist eine Spezialabteilung für seltsame Fälle. Sie meinen, wie bei den X-Akten? Nein, nein, die X-Akten sind eine Erfindung. Das bin ich nicht. Deshalb versuche ich auch immer erst Fakten zu sammeln, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Für mich hört es sich eher so an, als wollten Sie beweisen, dass mein Vater einen Geist gesehen hat. Oh nein, das bestimmt nicht. Vielleicht handelt es sich bei dem Totengräber um einen geheimen Schützer alter Denkmäler. Vielleicht ist das Ganze ein Manöver, um Sie und Ihren Vater einzuschüchtern. Aber das Verschwinden des Mannes... Aus diesem Grund werde ich heute Abend mit einem Kollegen bei Ihnen nach dem Rechten sehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Über 80% meiner Fälle haben mit dem Übernatürlichen nichts zu tun, auch wenn alles zunächst danach aussieht. Na, dann bin ich ja beruhigt. Fahren Sie zurück. Ich werde in einigen Stunden nachkommen. Okay, Mr. Sinclair. Dann bis später. Ich hatte gelogen, dass sich die Balken biegen. Hier roch es nicht nach dem Übernatürlichen. Es stank zum Himmel. Aber ich wollte Vera Norton auf keinen Fall mehr beunruhigen als nötig. Noch gab es keinen plausiblen Grund, die Kirmes zu stoppen. Und ich wollte meine Glaubwürdigkeit bei der mitten im Leben stehenden Frau nicht einbüßen. Aber es wurde höchste Zeit, Upfield zu besuchen. Ich rief Zuko an. Der Chinese freute sich wie ein Schneekönig auf den neuen Fall. Rumsitzen war ihm zuwider. Und kaum zwei Stunden später standen wir vor der Canyonbahn. Wow, da wird einem ja schon vom Zusehen schlecht. Weltweit gibt es nur drei von diesen Bahnen. Eine davon steht in Las Vegas. Erstaunlich, dass Sie eine in diesem Kaff aufgebaut haben. Mr. Sinclair? Ah, Vera. Schön, dass Sie kommen konnten. Dies ist mein Partner, Zuko, Vera Norton. Freut mich. Angenehm. Mr. Sinclair, meinem Vater geht es schon erheblich besser. Er behauptet jetzt, seine Sinne hätten ihm einen Streich gespielt, weil er vor jeder Eröffnung so nervös sei. Sehen Sie? Was habe ich Ihnen gesagt? Trotzdem, ich habe so ein komisches Gefühl. Sorgen Sie sich nicht. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Danke. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Keine Ursache. Dafür sind wir ja da. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe meinen Kollegen allein im Verkaufshäuschen gelassen. Wir kommen schon zurecht. Wenn was ist, wissen wir ja, wo wir Sie finden. Ich danke Ihnen. Ihnen beiden. Du alter Charmeur. Wieso ich? Dich hat sie angelächelt. Echt? Mich? Okay, Zuko. Wir sollten uns verteilen. Guter Vorschlag. Ich schätze, du willst dir erstmal die Achterbahn genauer ansehen? Ja. Mal schauen, wie gefährlich dieses Riesending werden kann. In Ordnung. Ich verschaffe mir inzwischen einen Überblick über die anderen Karussells. Dann bis gleich. Während Zuko in Richtung Geisterbahn marschierte, beobachtete ich die Abläufe am Einstieg des Canyon Rides. Die Fahrgäste wurden von drei jungen Mitarbeitern zu den Wagen gebracht, die Bügel schlossen automatisch und wurden anschließend nochmals von einem älteren Mann überprüft. Es musste sich um Veras Vater handeln. Einige Minuten lang sah ich dem Treiben zu, dann plötzlich bemerkte ich neben mir eine Bewegung. Ich wandte den Kopf und erstarrte. Ich sah in das lächelnde Gesicht des Totengräbers. Diese Achterbahn ist wirklich enorm, nicht wahr? Das kann man wohl sagen. Wenn ich da an meine Zeit denke. Damals gab es wohl kaum solche Ungetüme. Nein. Tja, mein Freund, die Zeiten ändern sich eben. Ich klopfte dem Fremden sanft auf die Schulter, mit Absicht. Ich wollte prüfen, ob er sich normal anfühlte. Und tatsächlich deutete nichts darauf hin, dass etwas mit dem Mann nicht stimmen könnte. Enttäuscht? Was meinen Sie? Von einem Geist hätten Sie doch bestimmt mehr erwartet, oder? Sie sind ein Geist? Spielen wir mit offenen Karten, Sohn des Lichts. Die Menschen hier sind verflucht. Und dass Sie hier sind, macht meinen Triumph erst perfekt. Warum wollen Sie den Leuten hier Böses antun? Sie sind unschuldig. Oh, Sie haben verfluchte Erde betreten und sind... Ja, ja, der Friedhof. Hören Sie mit der Laberei auf. Sie haben etwas Besonderes vor. Sonst hätten Sie viel früher eingegriffen, wie damals, vor 15 Jahren. Na? Sprachlos? Sie sind ein würdiger Gegner, Sinclair. Ich sollte Sie besser nicht unterschätzen. Die Konturen des Totengräbers verblassten. Dann, von der Umwelt scheinbar unbemerkt, löste er sich in Luft auf. Das war das Zeichen, auf das ich gewartet hatte. Nun war klar, dass die Besucher dieses Jahrmarkts tatsächlich in Lebensgefahr schwebten. Ich musste mit Carl Norton sprechen. Hoffentlich war er ein vernünftiger Mann. Wenn er den Canyon Ride nicht schließen würde, war eine Katastrophe unvermeidlich. Mr. Norton? Ja? Sinclair, mein Name. Scotland Yard. Dürfte ich Sie für einen Moment sprechen? Polizei? Naja, ich verstehe. Meine Tochter war bei Ihnen, nicht wahr? Ja. Und sie hat Ihnen erzählt, ich hätte einen Geist gesehen. In der Tat, das hat sie. Ach, machen Sie sich keine Gedanken um mich. Ich habe übertrieben und meiner Tochter mit Sicherheit den Schrecken eingejagt. Wissen Sie... Diese Achterbahn ist mein Lebenswerk. Ich habe hart dafür gearbeitet und jedes Mal, bevor sie in Betrieb genommen wird, da rege ich mich mehr auf, als mein Arzt möchte. Aber Sie haben mit dem Totengräber gesprochen. Ja, der Mann war bei mir. Aber was dann geschah, also meine Sinne haben mir da wohl einen Streich gespielt. Dann wären wir ja schon zu zweit. Ja, dann hat sich die Sache ja wohl... Wie bitte? Lionel Hampton ist mir vor wenigen Minuten erschienen. Und seine Worte waren unmissverständlich. Wenn Sie den Ride nicht schließen, werden Menschen sterben. Das ist doch alles Unsinn. Die Bahn wurde drei- und vierfach geprüft. Das Gerät läuft einwandfrei. Was bitteschön soll denn passieren? Der Totengräber hat sich vor meinen Augen ebenfalls in Luft aufgelöst. Erklären Sie mir das. Ein Trick. Der Kerl ist Zauberer oder sonst was. Mr. Norton. Nein, Mr. Sinclair. Ich lasse mir mein Geschäft nicht von irgendwelchen Armenmärchen versauen. Ich kann die Bahn schließen lassen. Ach ja? Ja, und mit welcher Begründung? Bis Sie mit dem Beschluss da sind, ist das Wochenende längst vorbei. So, und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss die Einnahmen des Nachmittags abrechnen. Ja, und wenn noch was sein sollte, ich bin in meinem Wohnwagen. Norton hatte leider recht. Kein Richter der Welt hätte mir eine entsprechende Verfügung unterschrieben, nicht bei der vagen Sachlage. Aber ich musste etwas unternehmen. Vera Norton war meine letzte Chance. Ich wollte mich gerade auf den Weg zu ihr machen, als ich mein Handy meldete. Ja, Sinclair? John, komm schnell zum Autoscooter. Ein paar Jugendliche bedrohen hier gerade einen Kassierer mit einer Waffe. Verflucht, ausgerechnet jetzt. Es wird brenzlig, ich greif schon mal ein. Mach das, ich bin in 2 Minuten bei dir. Als die Sonne hinter dem Horizont zu verschwinden begann, leuchtete das Abendrot wie ein Flammenmeer über der Achterbahn. Sie war nicht nur die aufsehenerregendste Attraktion, sie war auch die mit Abstand am häufigsten frequentierte. Vor der Kasse drängelte sich ständig ein Pulk von über 40 Personen. Wartezeiten von bis zu einer halben Stunde waren keine Seltenheit. Für die beiden 17-Jährigen war dies viel zu lang. Angel und Duke wollten Action. Action und vor allen Dingen den Respekt, mit dem man ihnen auch in ihrem Londoner Stadtteil begegnete. Die beiden waren Mitglieder einer als ausgesprochen brutal verrufenen kriminellen Jugendgang, deren Anhänger hier auf dem Jahrmarkt in kleinen Gruppen verteilt nach Spaß gierten, vorzugsweise auf Kosten anderer. Und Duke hatte schon sein erstes Opfer im Visier. Es war ein pickliger Jüngling, der harmlos im Kassenhäuschen des Autoscooters ein Ticket nach dem anderen verkaufte. Das macht dann 2,50. Danke. Gute Fahrt. Guten Abend. 40 Freikarten, du Arsch. Das geht nicht. Du lässt jetzt 40 Karten rüberwandern, Mann. Oder willst du den Duke beleidigen? Hört mal, Jungs, ich kann euch nicht 40 Karten schenken. Die sind nummeriert und mein Chef... Hey, Duke, der Kerl hat keinen Respekt vor dir. Du denkst wohl, ich bin irgend so ein Assi, oder was? Nein, ich... Du widersprichst dem Duke, Mann? Wie wäre es, wenn ich dir deine Pickel ausschneide, du Waschlappen? Bitte, ich... Ich kann dich nicht hören! Hier, ihr kriegt die 40 Karten. Zu spät, du Schisser, komm raus! Na los, mach die Tür auf und komm raus! Nein! Hast du das gesehen, Alter? Der hat sich eingesperrt. Ey, Mann, der hat dich voll verarscht. Wie willst du denn jetzt seine Pickel ausschneiden? Die kriegt man auch anders weg. Nein, bitte, nein. Duke hatte aus seiner Jacke eine HK-91 Automatik gezogen und durch das offenstehende Sprechfenster in der Sichtscheibe geschoben. Die Situation wurde gefährlich. Ruckartig verließen die meisten Anwesenden die Fläche um das Bütchen, um den Fortgang des Schauspiels aus sicherer Entfernung beobachten zu können. Es hatte sich schon eine ganze Ansammlung von Neugierigen um den Autoscooter versammelt. Ein Gefühl der Macht überkam den Duke. Okay, du Sackratte, jetzt mach die Tür auf oder ich schieß dir ein verdammtes drittes Loch in die Nase. Leg die Knarre weg, Kleiner. Ey, guck mal, Duke, ein Japaner. Quatsch mich nicht von der Seite an, du Chink. Yeah, verzieh dich, Gelber, oder ich schneid dir die Kehle durch, Mann. Ach so. Na, wenn ihr meint, dass ich besser gehen sollte. Ja, Alter, verpiss dich! Dann habt ihr euch leider getäuscht. Von einer Sekunde zur anderen prasselten Sukos Handkanten wie ein Trommelfeuer auf den völlig überraschten Angel ein, der sich, ehe er begriff, was eigentlich geschah, auf dem Boden wiederfand. Duke zog augenblicklich seine Pistole aus der kleinen Öffnung in der Scheibe und richtete sie auf den Angreifer, als ihm ein gezielter Tritt die Waffe aus der Hand schlug und eine Folge von Hieben gegen seine Brust ihm die Luft aus den Lungen trieb. Ich krieg keine Luft. Fuck! Tja, Duke, weißt du denn nicht? Bau keinen Müll mit Onkel Zuko, dann lebst du länger. Hey, Sie, Vorsicht! Was? Ein drittes Gangmitglied hatte das Geschehen beobachtet und sich mit einer Eisenstange von hinten an den Chinesen herangeschlichen. Die Warnung des Kassierers kam zu spät. Zuko sah nur noch einen Schatten. Im nächsten Moment explodierte ein Sternenregen vor seinen Augen. Der Ohnmacht nahe sackte er zu Boden und verdrehte die Augen. Duke erhob sich keuchend. Mit einem hasserfüllten Grinsen auf den Lippen baute er sich wie ein Racheengel vor dem Chinesen auf. Gut gemacht, Fatty. Der Kerl hat sich zum letzten Mal mit uns angelegt. Gute Nacht, Chink. Halt! Du wirst ihn nicht töten, Bube. Was? An diesem Ort wurde seit 15 Jahren kein Mensch mehr ermordet. Es ist mein Privileg, so etwas zu tun. Jetzt habe ich aber langsam die Schnauze voll, Mann. Bist du lebensmüde, Alter? Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Leg deine Waffe weg und geh. Du gibst mir eine Chance? Augenblicklich war die Panik da. Wie eine aufgeschreckte Viehherde rannten die Schaulustigen auseinander. Die Schüsse hatten den hageren Mann direkt in die Brust getroffen. Normalerweise hätte er auf der Stelle tot umfallen müssen, doch das tat er nicht. Im Gegenteil. Kalt lächelnd erhob er seine rechte Hand und zeigte auf den verdutzten Jugendlichen. Kleine Blitze wandten sich wie winzige Schlangen um seine knochigen Finger, bis plötzlich ein Lichtstrahl auf den Jungen zuschoss und ihn in einen gleißenden Schein hüllte. Dukes Körper nahm eine bizarre Haltung ein. Krämpfe durchschüttelten ihn. Ihm war, als würden kalte Flammen seinen Körper von innen her auffressen. Als würde er, ohne den Hauch von Hitze zu spüren, bei lebendigem Leib verbrennen. Immer heller wurde das Licht. Angel, Fatty und Zuko wandten ihre Gesichter geblendet ab. Sie konnten nur noch Dukes Schreie hören. Und dann, ganz plötzlich, war alles vorbei. Das höllische Feuer hatte Duke in ein Häufchen Asche verwandelt. Der Totengräber hatte sich sein erstes Opfer des Abends geholt. Carl Norton saß in seinem Wohnwagen und zählte die Einnahmen der letzten 4 Stunden. Bei knapp 4.000 Pfund war Schluss. Enorm, dachte er. Zufrieden gönnte er sich einen Whisky und begann, die Scheine sortiert zu bündeln, als er aus den Augenwinkeln einen Schatten hinter sich bemerkte. Bist du es, Vera? Kleines, du glaubst nicht, wie viel wir heute schon... Oh nein. Ihr Geld wird Sie jetzt nicht mehr retten, Carl. Was wollen Sie von mir? Sie wollten nicht auf mich hören. Jetzt bin ich hier, um Sie zu holen. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Wollen Sie mir Angst machen? Dafür ist es jetzt zu spät. Bereiten Sie sich auf die Hölle vor. Nein, kommen Sie nicht näher. Verschwinden Sie! Als hätte der Totengräber die verzweifelte Aufforderung verstanden, löste sich die unheimliche Gestalt von einer Sekunde zur anderen in Luft auf. Carl Norton blickte zitternd in das leere Innere seines Wohnwagens. So langsam verliere ich wohl meinen Verstand. Ich sollte besser die Finger vom Alkohol haben. Ich war zum Autoscooter gerannt, als wäre der Teufel hinter mir her gewesen. Schon von Weitem sah ich, wie sich eine Menschenmenge um das Fahrgeschäft drängelte. Ein Durchkommen war beinahe unmöglich. Lasst mich durch, Leute! Der Chinese ist so gut wie tot. Was? Hey, Sie! Was haben Sie da gesagt? Der Chinese! Er liegt am Boden und einer zielt mit einer Waffe auf ihn! Der in Panik auseinanderströmende Menschenwall erfasste mich wie eine Flutwelle. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Schreckliche Bilder tauchten vor meinem geistigen Auge auf. Ich sah Zuko blutend auf dem Boden liegen, während ich mich mit aller Macht zum Scooter vorkämpfte. Gellende Schreie drangen an mein Ohr. Die Angst um Zuko verlieh mir doppelte Kräfte. Und dann hatte ich es endlich geschafft. Das Karree lag vor mir. Ich hastete die Stufen hoch und entdeckte sofort Zuko über einen kleinen Wagen liegend. Er bewegte sich. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Zuko, Mann, hast du mir einen Schrecken eingejagt? Wo sind die anderen? Die beiden Jugendlichen? Hier sind keine wahrscheinlich auf und davon. Wie geht es dir? Ich bin okay. Okay, du siehst aus wie ein Einhorn. Wer hat dir nur die Beule verpasst? Der Totengräber war da. Er hat einen Jugendlichen getötet. Ich... Ganz ruhig, alter Junge. Der Krankenwagen ist gleich hier. Der Totengräber ist gefährlich. Er hat gigantische Kräfte. Du darfst jetzt nicht sprechen. John... Du musst die Achterbahn stoppen. Er wird... Die Gnade einer Ohnmacht überkam meinen Freund. Ich wartete noch bei ihm, bis die Sanitäter eintrafen, dann machte ich mich auf den Weg zu Vera Norton, die noch immer ihren Dienst an der Kasse verrichtete. Mrs. Norton? Oh, Moment, Mr. Sinclair. In 5 Minuten kommt meine Ablösung. Wir haben keine 5 Minuten. Was ist passiert? Schließen Sie die Achterbahn, eine Katastrophe bahnt sich an. Warten Sie, ich komme raus. Sagten Sie gerade Katastrophe? Ich bin dem Totengräber begegnet. Er ist hier auf der Kirmes und er ist gefährlich. Mein Partner liegt im Krankenhaus und ein anderer Mensch ist tot. Ich beschwöre Sie, machen Sie den Laden dicht. Das kann ich nicht. Mein Vater hat die entsprechenden Schlüssel. Ihr Vater will nicht auf mich hören. Kommen Sie, ich werde mit ihm reden. Er ist im Wohnwagen. Ich weiß. Was war das? Verdammt, es geht schon los. Mir lief es heiß und kalt den Rücken hinunter. Hoch am Himmel über der Achterbahn schwebte eine riesige Hand. Die einzelnen Finger leuchteten grünlich und zwischen ihnen zappelte ein Mensch. Es war Carl Norton. Wie in Zeitlupe öffneten sich die Finger und dann stürzte Carl Norton unausweichlich seinem Tod entgegen. Daddy! Nicht hinsehen, Vera! Nicht hinsehen! Daddy, nein! Vera vergrub ihr Gesicht in meine Brust. Die anderen Anwesenden starrten kreidebleich auf die grauenvoll verdrehte Leiche des Schaustellers. Die Kirmes war zu einem Schauplatz des Grauens geworden. Ist er? Es tut mir leid, Vera. Veras Körper sackte zusammen. Die Schrecken der letzten Sekunden waren zu viel für sie gewesen. Vorsichtig legte ich sie auf den Boden und polsterte ihren Kopf mit meiner Jacke, als plötzlich neben mir ein Mann erschien. Er hätte auf mich hören sollen. Hampton, Sie Tier! Aber nicht doch. Ich erledige hier nur meine Arbeit. Warum, Hampton, warum? Ich erwarte Sie morgen um Mitternacht hier neben der Achterbahn. Dann erfahren Sie alles. Nicht, wenn ich Sie vorher erledigen kann. Lassen Sie Ihre Waffe stecken, Sohn des Lichts. Sie wollen doch nicht für noch mehr Leid verantwortlich sein. Der Dämon schaute nach oben. Ich folgte seinem Blick und sah, wie sich die riesige Geisterhand einem mit 2 jungen Pärchen besetzten Wagen näherte, der sich in voller Fahrt befand. Lionel Hampton hatte mich im Griff. Und so ließ ich die Beretta im Halfter. So ist es gut, Geisterjäger. Wir sehen uns morgen Nacht. Nur Sie und ich. Der Jahrmarkt wurde noch am selben Abend geschlossen. Die Polizei riegelte das Gelände ab, die Nachforschungen begannen. Ich hatte mich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Um nichts in der Welt wollte ich mich den Fragen der lokalen Kollegen stellen müssen. Ich hatte Besseres zu tun. Ein Duell wartete auf mich. Und ich wollte nicht unvorbereitet meinem Feind entgegentreten. Am frühen Morgen des nächsten Tages suchte ich das Pfarrhaus von Upfield auf. Ja, Sie wünschen? Mein Name ist John Sinclair. Sind Sie Pfarrer... Pfarrer Henworth, ja. Kommen Sie bitte herein, Mr. Sinclair. Danke. Ich habe schon von Ihnen gehört. Ach ja? Ein Kollege und enger Vertrauter von mir, er lebt in Bodmin, hat mir von Ihnen erzählt. Bodmin? Dann meinen Sie Pater Gregor? Ja. Sie haben ihm damals das Leben gerettet. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Wissen Sie, dass Sie mich kennen, erleichtert die Sache ungemein. Was haben Sie auf dem Herzen? Ich bin hier, weil ich mehr über Lionel Hampton erfahren möchte. Den Totengräber? Ja. Er ist ein Dämon, ein Untoter. Seinetwegen sind die Menschen auf dem Rummelplatz gestorben. Ich ahnte schon, dass so etwas passieren würde. Wirklich? Erzählen Sie. Lionel hatte schon zu Lebzeiten einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Er holte die Leichen der Verbrecher aus den Gräbern und führte unheimliche Rituale mit ihnen durch. Mein Vorgänger kam ihm auf die Schliche und beendete sein Werk. Wie hat er das geschafft? Nun, er war nicht nur Pfarrer, sondern auch Exorzist. Es kam zum Kampf und Hampton unterlag. Mein Vorgänger begrub seine Leiche in ungeweihter Erde und legte ihm magische Fesseln an. Offensichtlich waren diese Fesseln nicht stark genug. Wissen Sie, wo Hampton begraben liegt? Ja, nicht weit vom Friedhof. Das ist gut. Ich treffe den Totengräber heute Nacht. Bitte? Er hat mich zum Duell herausgefordert. Aber das ist doch bestimmt gefährlich. Ja, das ist es. Aber ich habe eine Idee. Verraten Sie sie mir? Sind Sie bereit, mir zu helfen? Ich bin ein Mann der Kirche. Natürlich helfe ich Ihnen. Gut. Dann hören Sie zu. Der Jahrmarkt lag da wie ausgestorben. Die Schausteller hatten ihre Buden und Fahrgeschäfte fluchtartig verlassen. Es würde noch Wochen dauern, bis alle Untersuchungen abgeschlossen und die letzten Anhänger abgezogen waren. Die schrecklichen Ereignisse hatten bei den Bürgern ihre Spuren hinterlassen. Nicht einmal Halbstarke trauten sich noch an diesen Ort, erst recht nicht zu so später Stunde. Nur ein Mann huschte zwischen den geschlossenen Attraktionen umher, um schließlich im Schatten der Achterbahn Deckung zu suchen. Es war John Sinclair, der alles andere als freiwillig gekommen war und nun nervös auf seine Uhr blickte. Noch 10 Minuten bis zur Geisterstunde. Bald würde Lionel Hampton auftauchen. Konzentriert lauschte John in die Nacht hinein. Zunächst hörte er nichts, doch dann, 2 Minuten vor Mitternacht, vernahm er Schritte. Sofort zog der Oberinspektor seine Waffe, entsicherte sie und spannte jeden Muskel in seinem Körper. Er erkannte verschwommen eine Gestalt, die immer näher kam. Offenbar hatte sie den Geisterjäger nicht entdeckt, denn sie schickte sich an, einfach an ihm vorbeizugehen. Doch so weit wollte John es nicht kommen lassen. Stehen bleiben! Nicht schießen! Vera, kommen Sie her! Was zum Teufel machen Sie hier? Ich will dabei sein, wenn Sie ihn erledigen. Woher wissen Sie? Ich war nicht so weggetreten, wie Sie gedacht haben. Hören Sie, das hier ist viel zu gefährlich. Sie können nicht bleiben. Und ob ich das kann? Nein, auf keinen Fall. Ein kleiner Streit? Hampton! Wie ich sehe, haben wir einen Gast. Sie hat nichts damit zu tun. Oh, ich befürchte jetzt schon. Lassen Sie sie aus dem Spiel. Zu spät. Aber ich bin kein Unmensch. Sie bekommen beide eine faire Chance. Faire Chance? Ich weiß, dass Sie mir nicht trauen. Aber glauben Sie mir, das alles hier hat einen tieferen Grund. Also gut, raus mit der Sprache. Wissen Sie, was das hier für ein Ort ist? Ja, ein alter Friedhof, der... Nein, Sinclair. Von hier aus wird bald ein neuer Herrscher regieren. Ein Dämon, für den ich diesen Totenacker entweiht und vorbereitet habe. Was für ein Dämon? Er stammt aus einer Zeit, als die Menschen noch Fabelwesen, als Gut und Böse noch Substanzen, als Geist und Materie noch getrennt waren. Er hat Äonen überdauert und Satan bereitet alles für seine Ankunft vor. Und wie heißt der Knabe? Er ist der Schwarze Tod. Und du bist sozusagen seine Putzfrau. In jahrzehntelanger Arbeit habe ich diesen Friedhof mit schwarzmagischer Energie aufgeladen. Jetzt ist er würdig, um dem schwarzen Tod als Domizil zu dienen. Und ihr Kopf, Geisterjäger, wird seinen Thron zieren. Warum die Toten, Lionel? Warum die Morde? Die Menschheit soll aufmerksam werden auf diesen Ort. Sie soll ihn fürchten lernen. Was für ein billiges Motiv. Genug jetzt. Steigen Sie dort in den ersten Wagen, beide. Ich bin nicht dumm, Hampton. Wenn wir in dem Wagen sitzen, haben Sie uns in der Hand. Wenn Sie es nicht tun, stirbt die Kleine. Nein! Wenn wir es tun, stirbt sie auch. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Wenn Sie nicht in den Wagen steigen wollen, werde ich Sie zerquetschen. Mit einem tosenden Krachen brach aus der Erde die mörderische Geisterhand und schoss in die Luft. Ihre Finger krümmten sich zu einer Faust, deren flache Unterseite drohend über dem Oberinspektor und Vera verharrte. Jetzt, Sohn des Lichts, werden Sie sterben. So, glauben Sie? Was? Was ist das? Was hat er? Schmerzen, hoffe ich. Sinclair, was haben Sie gemacht? Was passiert mit mir? Nur wenige hundert Meter von der Achterbahn entfernt stand ein kleiner Mann im Pfarrerskostüm über einem 3 Meter tiefen Loch, das er in schweißtreibender Arbeit ausgehoben hatte. Das Läuten der Kirchturmuhr war das vereinbarte Zeichen gewesen. Mit kreuzförmigen Bewegungen sprenkelte der Geistliche Weihwasser in die Grube und traf das am Boden liegende freigelegte Skelett. Nein! Sehen Sie, die Monsterhand, sie löst sich auf! Na, Lionel, was ist jetzt mit Ihrer Überlegenheit? Nachdem der Pfarrer das Weihwasser komplett versprüht hatte, nahm er vorsichtig ein mit fremdartigen Symbolen verziertes Kreuz aus einer mit Samt beschlagenen Schatulle. Brenne in der Hölle, Lionel Hampton! Mit diesen Worten warf er das Kreuz in die Grube und löste damit einige hundert Meter weiter ein Inferno aus. Nein! Deckung, Vera! John, was passiert hier? Das Ende von Lionel Hampton! Sinclair! John, der Totengräber, er ist regelrecht explodiert. Ja, Vera, der Albtraum ist vorbei. Ihr Vater ist gerecht. Aber wie? Kommen Sie, nicht weit von hier finden Sie die Antwort auf all Ihre Fragen. Und ich einen verlässlichen Freund. Pfarrer Hanworth hatte ganze Arbeit geleistet. Er hatte die sterblichen Überreste Lionel Hamptons ausgegraben und mit den weißmagischen Mächten, die meinem Kreuz innewohnten, den Dämon ein für allemal vertrieben. Vera Norton hatte zwar das Ende des Totengräbers miterlebt, aber ihr Schmerz über den tragischen Verlust ihres Vaters konnte dadurch kaum gelindert werden. Die junge Frau entschloss sich, schon am nächsten Tag die Achterbahn zu verkaufen. Zu schrecklich waren die Ereignisse, die sie wohl für immer mit dem Canyon Ride verbinden würde. Mit dem Geld wollte sie ein völlig neues Leben abseits des Jahrmarktrummels beginnen. Der Vergangenheit kehrte sie den Rücken zu und ich hoffte für die junge, sympathische Frau, dass sie diesen Schlussstrich für immer ziehen konnte. Für mich war der Fall noch lange nicht abgeschlossen. Es würde schwierig sein, den Behörden eine plausible Erklärung für alles aufzutischen. Außerdem musste der Friedhof von seiner schwarzmagischen Energie befreit werden. Eine langwierige Prozedur, bei der mir Pfarrer Hanworth zum Glück helfend zur Seite stand. Wenn dieser Überdämon, der schwarze Tod, tatsächlich hier auf Erden erscheinen sollte, dann wollte ich ihm die Ankunft so gut es ging verleihen. Ich hatte eine Schlacht gewonnen, aber ich wusste, der Kampf zwischen Gut und Böse war noch lange nicht entschieden.